Also hier geht es tatsächlich um eine Manipulation. Hallo zusammen, willkommen auf Smalltalkers. Ich bin Leonid. Und ich bin Gustavo. Und unser heutiges Thema ist die Aktion Sag mir ins Gesicht von ARD. Das Thema von dieser Aktion ist Hate Speech. In der letzten Zeit ist das ein sehr großes Thema. Hate Speech, Hasskommentare im Netz. Und die Verantwortlichen für Tagesschau wollten das thematisieren. Deswegen haben sie an drei Tagen drei Diskussionsrunden auf Facebook Live veranstaltet. Die User nahmen dann Kontakt auf über Skype und Ziel war es, die Anonymität aufzulösen. Das heißt also, dass Face-to-Face die Kritiker sich direkt mit den Verfassern der Nachrichten auseinandersetzen konnten. Damit sollte dann sozusagen das, was am meisten kritisiert wird, nämlich dass die User sich hinter einer Maske, hinter einer Anonymität verbergen, um Kritik auszuüben, etwas ausgemerzt werden und andererseits die Journalisten selbst sich mit den Usern enger auseinanderzusetzen. Die erste Runde mit Kai Gnifke habe ich sehr professionell und objektiv gefunden. Der Chefredakteur war sehr gut vorbereitet, sachlich vorbereitet, hat mit allen Usern tatsächlich Diskussionen geführt und hat sogar einige Fehler eingestanden, zum Beispiel die Berichterstattung über den Ukraine-Konflikt und über die Wahlen in den USA. Und auf mich hat er sehr guten Eindruck gemacht. Bevor wir zum interessantesten Teil kommen, nämlich zum zweiten Tag der Diskussion mit Frau Reschke, möchten wir kurz den dritten Tag erwähnen. Am dritten Tag wurde die Diskussion von der Kommentatorin Isabel Shayani moderiert. Ich fand sie ziemlich ausgewogen und vorbereitet, wie Kai Gnifke. Das Problem war nur, dass sie mit keinem Anrufer tatsächlich sachlich diskutiert hat. Sie hat ihn einfach ausreden lassen und dann sich von ihm verabschiedet. Sie hat jede Diskussion zum Thema Hate Speech geführt und wollte wissen, warum die Leute solche Hate-Kommentare schreiben. Und das habe ich ein bisschen einseitig gefunden. Die zweite in der Chronologie, also am zweiten Tag, war Frau Reschke, Mitarbeiterin des NDR und Leiterin des Ressorts Innenpolitik. Jetzt ist es so, dass bei ihr im Gegensatz zu den anderen beiden Mitarbeitern der ARD sie ein bisschen rabiater war in ihren Reaktionen. Und sie tatsächlich auch viele Anrufe einfach wegdrückte. Ich würde nicht sagen, ein bisschen rabiater, weil für mich hat das sehr schlechten Eindruck gemacht. Ich habe sie super arrogant gefunden und wirklich sehr schlecht vorbereitet, sowohl sachlich als auch emotional. Und ich möchte jetzt einige Fragen der User tatsächlich anschauen und die Reaktion von Frau Reschke anschauen. Guten Tag. Guten Tag. Verraten Sie mir Ihren Namen? Daniel Kottmeier. Hallo. Und ich glaube, also wie gesagt, ich bin wirklich jemand, der nicht hinterm Zaun hält und ich halte sie teilweise für ganz schön heuchlerisch. Ich glaube, sie meinen es richtig, aber ja. Nur, aber heuchlerisch, wieso, inwiefern? Zum Beispiel hier, deswegen rufe ich eigentlich an. Ich habe Anfang 2015 dieses Plakat gemacht, habe das ins Internet gestellt und es wurde geteilt ohne Ende. Ja. Und es ging darum, dass ich der Meinung war, dass die Fluchtursachen viel zu wenig angesprochen wurden. Und deswegen habe ich hier ausformuliert, warum meiner Meinung nach diese drei Politiker wegen Heuchelei gesucht werden sollten. Und hier ganz unten steht, die Flüchtlinge sind nicht das Problem. Ja. Jetzt gab es Anfang Oktober, haben sie einen Beitrag gesendet, der hieß, besorgte Bürger radikalisieren sich. Und wie Sie hier sehen, ist hier mein Plakat. Ja. Jetzt hat jemand auf der Demo dieses Plakat ausgedruckt und inklusive dem unteren Teil dort mitgenommen. Aber Ihre Redaktion hat das Originalbild im Netz hergesucht und hat nur den oberen Teil zitiert. Und das finde ich jetzt. Also den oberen Teil haben wir deswegen, kann ich Ihnen genau sagen, den haben wir deswegen genommen, weil wenn man das ganze Plakat nimmt, sieht man es gar nicht. Und es ging ja in dem Moment, ich weiß es noch genau, ich erinnere mich an den Beitrag, es war 2015, glaube ich, und wir waren doch so ein bisschen erschrocken darüber, wie radikal die Stimmung ist und dass sie teilweise sich wirklich gegen den Staat und ein richtiger Widerstand gegen den Staat sich formiert. Und da ist natürlich bei einer Demonstration, bei der dieses Schild hochgehalten wurde, wo wanted, und dann hast du drei Politiker, Bundespräsident Frau Merkel und den Vizepräsidenten, den Vizekanzler auf diesem Bild, dann ist es natürlich, das hat sowas von wanted, ist natürlich das alte Bild von gesucht, aus dem Wilden Westen. So, das ist natürlich auch eine harte Aussage, die Sie da getroffen haben. Das hat sich jetzt ja gar nicht gegen Sie gerichtet, sondern es war nur ein Bild dafür, und dafür haben es auch die Demonstranten vermutlich verwendet, zu zeigen, wie sehr sich Bürger mittlerweile gegen den Staat und gegen das System wenden. Aber die Demonstranten haben den unteren Teil nicht weggeschnitten. Das war dann doch die Panorama-Redaktion, und zwar ihr Grafiker. Also insofern. Aber wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, wir haben den unteren Teil, wir haben es nur nah rangefahren. Wir haben es nicht weggeschnitten. Das klingt ja so, als hätten wir es absichtlich manipuliert, weil für uns ging es ja um das Wanted. Und das ist ja schon auch, das haben Sie ja auch damit, Sie haben ja ganz bewusst wahrscheinlich dieses Bild gewählt. Oder? Ja, klar. Aber Sie haben ja das Originalbild hergesucht. Das ist ja kein Screenshot. Aber was wollten Sie denn mit Wanted ausdrücken? Weil es ist ja ein Bild des Wilden Westens, wo sozusagen jemand für vogelfrei oder zumindest zur Verhaftung freigegeben ist, oder? Ich finde es einfach extrem heuchlerisch zu sagen, wir sind jetzt irgendwie die großen Flüchtlingsfreunde und wir sind so wohltätig und wir nehmen alle auf, aber dann ständig Waffen nach Saudi-Arabien exportieren, Handelsembargos gegen Syrien, Waffen nach Afrika exportieren, Freihandelsabkommen mit Afrika, die im Endeffekt die afrikanische Wirtschaft ruinieren, Fangflotten, die afrikanischen Küsten leer. Ja. Und das wird alles nicht thematisiert. Das stimmt nicht. Das haben wir ganz oft thematisiert. Aber trotzdem nochmal die Frage, weil dieses Wanted, das ist ja genau sowas, das ist ja sehr brutal im Bild, oder? Finden Sie nicht? Weil man jetzt sagt, okay, die gebe ich quasi zum... Nein, Moment, da steht nicht, dass man zum Gesuch frei. Ich bin noch nicht fertig. Ja, okay. Ja, gut. Also Wanted ist doch das Bild aus dem Wilden Westen. Ja, schon. Ja, klar. Weil es eben wegen Heuchelei. Das ist der Vorwurf. Und darum geht es im Endeffekt. Dass diese Heuchelei einfach nicht thematisiert wird. Auch in den ganzen Talkrunden. Egal, wenn man sich anschaut, es wird nie über die Fluchtursachen gesprochen. Das heißt immer nur, was machen wir mit den Flüchtlingen, wo tun wir sie hin? Aber es geht nie darum, dass man die Fluchtursachen angeht. Und das muss ich Ihnen auch vorwerfen, dass Sie da meiner Meinung nach zu wenig darüber geredet haben. Also beispielsweise über die Waffenexporte nach Saudi-Arabien haben wir ganz viel gesprochen, zum Beispiel. Aber ich glaube, jetzt verfransen wir uns schon im Detail. Ich danke Ihnen aber, dass Sie angerufen haben. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen was aufklären. Danke, wir haben den nächsten. Tschüss. Also ich würde vorschlagen, dass wir jetzt nicht explizit dieses Plakat besprechen sollen. Das ist ein anderes Thema. Ich will erstmal nur die Art und Weise der Diskussion besprechen, die Frau Reschke hier geführt hat. Also hier geht es tatsächlich um eine Manipulation. Das Bild wurde tatsächlich abgeschnitten, so dass der Sinn und die Botschaft dieses Bildes doch verändert wurde. Und ich finde, dass die richtige Antwort gewesen wäre: Entschuldigung, ja, wir haben das abgeschnitten. Vielleicht ist das Ihnen manipulativ vorgekommen, aber wir haben das nicht gemeint. Und so, das wäre meiner Meinung nach eine diplomatische Antwort, oder? Ja, das heißt also sicherlich, Sie hätten durchaus zugeben können, was Sie beabsichtigt haben. Vor allem, Sie sagt es ja auch ganz offen. Wir waren besorgt redaktionell aufgrund der Radikalisierung des Normalbürgers. Wann in der Geschichte der Menschheit wurden denn keine Staatsführer oder Politiker, auch in der Neuzeit, ganz besonders in der Neuzeit, auf Plakaten gezeigt, um darauf hinzuweisen, dass sie für ein Phänomen oder für eine Fehlentwicklung verantwortlich gemacht werden? Ich sehe da keine Radikalisierung des Normalbürgers. Das heißt also, in Ihrem Sinne heißt Radikalisierung Aufstand des Normalbürgers gegen den Staat. Ja, wenn wir zum Beispiel auch uns mit den USA näher beschäftigen, in Bezug auch auf die Präsidentschaft von Trump. Wie viele US-Amerikaner demonstrieren in eigenem Land mit etwas abwertigen oder abwertenden Grafiken zur Präsidentschaft von Trump? Bis zum heutigen Tag sind sie deswegen auch radikalisierte Normalbürger? Und das Argument im Sinne, ja, Wanted ist ein Bild von Wilden Westen, was wollen Sie damit sagen? Das klar ist eine Überspitzung und niemand meint es ernst, dass Angela Merkel verhaftet werden sollte. Ich finde es auch sehr, sehr heftig, dass die Journalistin andeutet, dass es wie im Wilden Westen sei, dass der Autor oder der Verfasser der Botschaft darauf hinaus will, dass diese Menschen vogelfrei sind, also zum Abschuss freigegeben sind. Das war ganz sicher nicht die Absicht desjenigen, der die Grafik erstellt. Wie gesagt, Frau Reschke war für mich nicht besonders gut vorbereitet, sachlich vorbereitet, und das sieht man beim nächsten Anruf. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Reschke. Sagen Sie mir Ihren Namen. Oliver Janich ist mein Name. Hallo, Herr Janich. Hallo. Also ich kann aushelfen dem vorigen Anrufer mit den Zahlen, da waren Sie sich ja beide nicht so sicher. Wenn man die offiziellen Zahlen vom BKA nimmt, dann sind Flüchtlinge, sogenannte Flüchtlinge, bei Gewaltdelikten 15 Mal krimineller als Leute mit deutschem Pass, bei Sexualdelikten 8 Mal krimineller und bei Truppenvergewaltigung sogar 19 Mal krimineller. Und Sie haben selber in mehreren Sendungen gesagt, dass Flüchtlinge nicht krimineller sind. Selbst wenn man das rausrechnet, dass das vor allem junge Männer sind und man das berücksichtigt, sind sie immer noch wesentlich krimineller als der Durchschnitt derjenigen Leute mit deutschem Pass. Also ich muss meine Frage lautet also, lügen Sie bewusst oder haben Sie nicht recherchiert? Nee, ich lüge nicht bewusst. Aber das ist tatsächlich, deswegen danke ich Ihnen sogar, dass Sie mir das sagen, weil das tatsächlich eine sehr häufige Behauptung ist. Ich glaube, es gibt einen sehr großen Unterschied zwischen der Aussage, die ich getätigt habe, und der Aussage, die Sie tätigen. Ich bin ja nicht weltfremd. Ich weiß auch, dass natürlich Ausländer auch kriminelle Straftaten begehen. Vollkommen klar. Was ich damals gesagt habe, ist, Ausländer sind nicht krimineller als Inländer. Und das bezieht sich ganz klar auf eine rassistische Äußerung, wenn man nämlich behauptet, irgendjemand sei krimineller, weil er aus dem Ausland kommt. Also die, die von irgendwo kommen, die sind krimineller. So, da habe ich gesagt, nein, das ist Unfug. Dass wir natürlich Probleme heute haben, ist doch vollkommen offensichtlich. Und natürlich ist es so, dass wenn 1 Million Menschen mehr ins Land kommen, steigt auch die Zahl der Straftaten. Und natürlich ist es so, dass die Gruppe der Menschen, von vielen, die gekommen sind, wenn man eben gerade, wie Sie ja auch schon gesagt haben, junge Männer aus prekären Verhältnissen, vielleicht mit Gewalterfahrung, ohne Perspektive, dass das natürlich ein schwieriges Klientel ist. Das darf man auch nicht drum rumreden. Und ich wäre auch völlig dagegen, wenn jetzt Medien das verschweigen würden. Ich kann das allerdings auch nicht erkennen. Ich wehre mich nur, und das tue ich bis heute, und ganz eindeutig gegen eine pauschale Verunglimpfung zu behaupten, die Ausländer, die da kämen, seien alle kriminell. Und das ist das, wogegen ich ganz klar Stellung bezogen habe. Ja, das ist ja auch die Diskussion, die Sie anstoßen wollen mit der Sendung. Aber ich glaube, das haben wir auch jetzt deutlich gemacht. Von daher danke ich Ihnen und wir nehmen den nächsten. Alles klar. Auf Wiederhören. Ich würde sagen, für mich war diese Anrufer schon eine kleine Überraschung, weil das war Oliver Janich, eine sehr bekannte Internetperson, sehr kontroverse Person, aber ich fand das sehr lustig, dass Dialog zwischen Anja Reschke und Oliver Janich stattfindet. Eigentlich wäre die richtige Antwort so gewesen, mein Satz hat wahrscheinlich zu Missverständnissen geführt und ich hätte das irgendwie korrekt formulieren sollen. Für mich wäre dann die ganze Diskussion und die ganze Frage gegessen. Ja, also wir wissen jetzt, das stellt sie jetzt klar, das, was sie sagen wollte, ist, nur weil jemand aus dem Ausland stammt, ist diese Person nicht dem Wesen nach kriminell. Das heißt also, nur aufgrund der Herkunft wird das kein Krimineller werden. Sehr schön, was sowieso eigentlich niemand behaupten würde. Ja, aber das, was angesprochen ist, worauf sie nicht eingeht, sind die Statistiken. Darauf ist sie gar nicht eingegangen. Darüber hinaus ist die Form, mit der sie faktisch das Gespräch einfach abrupt beendete, auch nicht im Sinne der Kampagne, die sie führt, gegen Hate Speech. Das heißt, sie ist auf die Statistiken, die sicherlich dann noch thematisiert worden wären vom Anrufer, überhaupt nicht eingegangen, hat auch überhaupt keine Bereitschaft gezeigt, darauf einzugehen. Genau, also ich hatte Oliver Janich eigentlich ausschalten lassen, und weil es war klar, er wollte so eine etwas nachfragen, und sich hat das einfach abrupt abgebrochen. Und das habe ich am schlimmsten gefunden. Wahrscheinlich war sie ab diesem Punkt schon ein bisschen getriggert. Der nächste Anrufer, beziehungsweise sein Anruf, hat in Twitter ziemlich hohe Wellen geschlagen. Es geht um Dorian, der Übermensch. Hallo. Ja, hören Sie mich? Ja, ich höre Sie gut. Sie haben ja professionelles Mikro da. Ja, auch wenn ich jetzt... Ach, egal. Jedenfalls, ich rufe an wegen Funk. Kennen Sie Funk? Ja. Ja, Sie meinen, für alle, die es nicht wissen... Aber, das ist das Internetangebot. Ja, das weiß ich. Aber hat das jetzt was mit Hate zu tun? Weil wir ja so ein bisschen irgendwie heute schon darüber sprechen. Und zwar werde ich von diesen Leuten als einer ihrer größten Hater bezeichnet und die wollten mich auch zu einem Gespräch einladen, was dann letztendlich leider nicht funktioniert hat. Aber ich werde, wie gesagt, immer und immer wieder als Hater bezeichnet, genau wie andere Leute, die dieses Format kritisieren, insbesondere Jäger und Sammler. Es gab da auch einen offenen Brief, in dem minutiös aufgedröselt wurde, weswegen das Programm, was da von den Öffentlich-Rechtlichen finanziert wird, mit Falschinformationen, radikal ideologische Propaganda verbreitet. Ich muss Sie jetzt leider total unterbrechen, weil Sie mich jetzt ein bisschen überfordern, weil ich jetzt dazu nichts sagen kann zu Ihrer Auseinandersetzung mit Funk, bin ich jetzt so ein bisschen überfragt. Da kann ich jetzt irgendwie nicht einsteigen. Das ist, glaube ich, jetzt auch für alle anderen ein bisschen schwierig, weil Sie reden jetzt von was, von dem ich jetzt nichts weiß. Aber vielen Dank. Vielleicht setzen Sie sich nochmal mit Funk auseinander. Dankeschön. Ja, dann... Ehrlich gesagt fand ich das nicht so produktiv von beiden Seiten. Funk gehört tatsächlich nicht zum Thema der Diskussion und hier muss ich der Frau Reschke schon recht geben. Ja, also ich kann verstehen, wie sie reagiert, weil sie offensichtlich mit Funk nichts zu tun hat. Es ist nicht ihre Redaktion, es ist nicht das Zielpublikum ihrer Sendung, es ist eine komplett andere Sparte und deswegen nimmt sie ja auch, denke ich, gerechtfertigterweise ziemlich stark Distanz zum Phänomen Funk, so dass Dorians Anruf vielleicht etwas falsch war im Kontext der Kampagne, die tatsächlich die Sendung ausmachte. Aber die Art und Weise, wie er ausgeschaltet wurde, habe ich trotzdem nicht so cool gefunden. Ja, sie hat also sehr brachial reagiert, einfach auflegen lassen. Die Frage ist, wie sich das überhaupt noch hätte entwickeln können. Denn es ging Dorian, nicht absolut verständlich meinerseits, hauptsächlich um Funk. Und es passte indirekt zum Thema, dadurch, dass es sich auch um Hate Speech handelte und der zu Unrecht auch als ein Hauptakteur des Hate Speech gegen Funk immer wieder aufgeführt wurde von Jäger und Sammler und Funk. Dennoch, es ging jetzt im Rahmen dieser Kampagne wirklich nicht um Funk. Deswegen habe ich den Auftritt von Imp später schon konstruktiver gefunden. Er hat am Anfang versucht, tatsächlich in die Diskussion, ins Gespräch mit der Frau Reschke einzusteigen, wobei er das Thema Hate Speech angedeutet hat und hat im Prinzip alles richtig gesagt, aber so wurde das Thema schon von anderen Anrufen analysiert und dann ist er wieder zum Funk gekommen und hat wieder eine Absage bekommen. Gleiche Situation wie mit Dorian, im Grunde genommen. Trotzdem haben diese Auftritte zu einem Aufstand im deutschen Twitter geführt. Es gab einen Hashtag, Tagesschau-Boykott, und dieser Tag war sogar in den Trends für eine gewisse Zeit. Und es hat auch ein bisschen mit der Art und Weise zu tun, wie Imp und Dorian ausgeschaltet wurden. Weil ich glaube, hätte Frau Reschke das irgendwie diplomatischer gemacht, wäre der Aufstand und die Aggression nicht so stark gewesen. Und das Phänomen vom Hate Speech fasst den nächsten Anrufer ganz gut zusammen. Ah, ich bin auf Sendung. Ja, das ist ja aufregend hier. Also, was mir aufgefallen ist... Verraten Sie mir noch Ihren Namen? Ja, dann verrate ich gerne. Mein Name ist Ben Mesuc. Ich komme aus Koblenz. Haben Sie denn schon mal Kommentare geschrieben an Tagesschau und Tagesthemen? Ich lese gerne Kommentare und amüsiere mich über das breite Bild in der Bevölkerung, was es da alles gibt. Aber selber schreiben Sie nicht. Das ist mir zu albern. Um ganz ehrlich zu sein, und vielleicht muss man auch mit etwas toleranter, mit einer rheinischeren Gelassenheit rangehen. Wissen Sie, es gibt so viel schlechte Witze und die werden an Stammtischen erzählt und ich lache auch mal über politisch inkorrekte Witze. Ich kann Ihnen nur sagen, gehen Sie lockerer mit diesem Hate Speech um. Das ist teilweise auch ganz lustig und kreativ, was da passiert. Teilweise ist es so geschmacklos. Wenn es bedrohend ist, bin ich dafür Anzeigen und da darf man keine Toleranz haben. Wenn jemand mir Gewalt androht, dann ist das nicht schlimm. Aber wenn jemand mal ein lockeres Fotze raushaut, ja wat, ja was denn? Ja, was gut, ist da schon? Da hat wahrscheinlich jeder eine andere Wahrnehmung. Ich finde den Begriff jetzt nicht so wahnsinnig schmeichelhaft und ich finde den auch nicht so, da fehlt mir vielleicht die rheinische Frohnatur an dieser Stelle. Das, genau. Ja, aber es mag sein, genau, ich weiß nicht. Dieses Verspannte, das ist verspannt. Das, was ja, gut, das sehen Sie jetzt als Mann so, ich sehe das als Frau anders. Ich weiß nicht, ob die rheinischen Frauen auch das Wort als Pussy, locker... Wenn mich jemand Pussy nennt, ist das auch nicht nett und trotzdem lache ich darüber. Wissen Sie, Sie müssen da vielleicht auch ein bisschen entspannter umgehen, wenn jeder dieses Medium Facebook und Co. nutzen kann. Ja. Dann kommen auch Leute zum Tragen, die etwas großzügiger sind mit Diffamierung, genau, mit Beleidigung. Genau, aber dann ist es ja auch meine Entscheidung, ob ich mich damit auseinandersetzen möchte oder nicht, oder? Also ich meine, ich muss mich ja jetzt nicht blöd anreden lassen. Da habe ich jetzt eigentlich keine Lust zu. Nee, müssen Sie nicht. Dann schmeißen Sie ihn raus, sperren ihn oder ignorieren es, aber gehen Sie gelassen drüber. Also ich finde, man muss da nicht immer gleich ein großes Fass aufmachen. Wir machen ja kein großes Fass auf, sondern es geht ja eigentlich eher darum, dass man sagt, hey, wenn wir eine Debatte haben wollen und Tagesschau.de ist eine Plattform für eine gute politische Debatte, dann kommt man nicht so wahnsinnig weit damit, wenn man sich nur gegenseitig irre, wie Sie sagen, lockere Sprüche. Die Definition von Hate Speech in Ihrem Trailer, da war so ein schön animiertes Infographic, was Hate Speech ist. Ja. Das sind genau die Dinge, die ich gemeint habe, sind da schon als Hate Speech definiert. Und dann sage ich, nee, da ist die Grenze viel zu niedrig gezogen. Das muss man schon vielleicht ein bisschen besser definieren. Genau, aber ich glaube, dass auch diese Definition kann ja auch jedes Medium für sich ziehen. Und die Kollegen vom Social Media Team von Tagesschau.de haben halt gesagt, wir möchten gerne eine Plattform haben, auf der man gesittet miteinander umgeht, damit sich auch die Leute, die das Wort Fotze, was Sie gerade sagten, nicht so lustig finden, auch da wiederfinden würden. Und ich glaube... das muss man auch akzeptieren, dass jeder, kann man ja dann woanders posten, wo die Leute absolut. Da ihren Spaß dran haben. Sie definieren die Regeln, Und ich habe auf meiner Facebook-Wolle ähnliche Regeln, wenn da jemand ausfallen wird, dann wird er halt sogar gleich entfreundet. Ja ich habe bewusst so ein drastisches Beispiel gewählt, weil ich weiß, dass Sie dabei direkt reagieren. Hört mir das an, Sie finden es lustig, aber ich glaube, da kommen wir auch heute nicht überein. Aber ich danke Ihnen für den ehrlichen Anruf. Danke. Das, was er kritisiert, ist, dass einfach, wie er selbst sagt, die Latte sehr niedrig gesetzt wird. Das heißt, alles kann dann Hate Speech sein, alles kann rechtlich beanstandet werden. Er verlangt einen lockereren Umgang dieser Medien mit vermeintlichen Hate Speech. Das heißt, eine dickere Haut zulegen, man kann auch mit, ich zitiere jetzt aus dem Video, mit einem Begriff wie Fotze eigentlich klarkommen. Das heißt, es ist nichts Lebensbedrohliches. Und das, ich teile seine Auffassung, vielleicht sollte man nicht einfach alles direkt als Hate Speech deklarieren. Wenn es tatsächlich auch lebensbedrohlich ist, so wie auch der Anrufer sagt, ist es gerechtfertigt, mitunter auch rechtliche Schritte einzuleiten. Wenn es aber einfach nur eine Beleidigung ist, sollte man jetzt nicht unbedingt daraus ein Politikum machen. Ja, und wenn man beruflich in der Öffentlichkeit steht, sollte man doch dicke Haut haben und Selbstironie haben, weil wir auf unserem winzigen YouTube-Kanal erleben auch jeden Tag Hasskommentare. Ich persönlich kann damit ganz gut umgehen. Ja, aber die Sache ist, wie sie darauf reagiert. Und sie nimmt alles extrem persönlich. Nicht nur im Rahmen dieses Gesprächs, sondern auch in Bezug auf die Beurteilung von Postings und von Kommentaren. Und von dieser Politik will sie auch nicht abweichen. Ja, und ich persönlich finde das als Problem, dass solche Leute tatsächlich jetzt in den Leitmedien präsent sind. Und ich finde, die Person von der Frau Reschke stört gerade dieses Medium. Vielleicht ist es auch ein Generationsproblem. Vielleicht werden jetzt nachkommende Journalisten eher, indem sie halt stärker im Internet tätig sind, damit klarkommen, dass in dieser stärkeren Interaktion hier und da vielleicht mal ein Idiot etwas Ausfallendes schreibt. Dieses ganze unklare Konzept von Hate Speech wird weiter durchgeführt. Da sehen wir im Artikel auf tagesschau.de vom 30. Mai. Dieser Artikel wurde nach den Diskussionsrunden Sagt mir ins Gesicht veröffentlicht. Das ist ein Interview mit Andreas Zick. Andreas Zick ist ein Hate Speech Experte. Und eines der Mitglieder der Amadeo Antonio Stiftung, eine sehr umstrittene Stiftung, die sich mit diesem Thema beschäftigt. Was sagt dieser Mann? Der zeitgleich auch Professor der Soziologie ist in der Universität Bielefeld. Er behauptet, es gäbe inzwischen sogar regelrechte Hate Speech Kampagnen. Und auch sehr polemisch. Er sagt, es sei, so seine Auffassung, sehr einseitig. Es gäbe aus dem linken Spektrum kaum Hate Speech. Alles käme aus der rechten Ecke. Wenn wir uns Internetseiten anschauen, dazu gibt es Untersuchungen, dann finden wir kaum Hate Speech auf linken Websites. Es gibt im linksextremen Bereich Kritik und auch zum Teil Agitation. Es gibt Propaganda gegen das System, gegen Eliten und auch teilweise Hetze gegen Personen. Aber eine bestimmte Kultur der Abwertung und Herabwürdigung finden wir vor allem im rechten Spektrum. Außerdem beobachten wir immer mehr, wie sich Hate Speech auch in der Mitte der Gesellschaft breit macht. Viele Menschen aus der Mitte haben sich von der Elitenkritik im rechtspopulistischen Spektrum anstecken lassen. Im Interview wird auch erwähnt, warum dieses Thema so stark von den öffentlich-rechtlichen Medien und von den öffentlich-rechtlichen Journalisten besprochen wird. Viele der von uns befragten Journalisten sagten deutlich, dass sie in der Ausübung ihres Berufes eingeschränkt sind. 24% von denen, die einen Angriff mit Hasskommentaren erlebt haben, sagen, ihre Arbeit werde dadurch behindert oder beeinträchtigt. Aber auch 10% derjenigen, die gar keinen Angriff erlebt haben, berichten über eine Beeinträchtigung ihrer journalistischen Arbeit. Hate Speech trifft also auch die Kollegen und Freunde einer betroffenen Person. Okay, jetzt ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Wirkt es sich wirklich auf das journalistische Werken aus? Sind Journalisten jetzt derartig hart von Hate Speech betroffen, dass sie ihren Beruf nicht mehr ausleben können oder ausüben? Ja, wie gesagt, ich verstehe das nicht, weil wir als kleine YouTuber erleben das jeden Tag und haben überhaupt kein Problem damit, obwohl wir im Prinzip super unerfahren sind und das als Hobby machen. Und wir nehmen das eher so mit Witz. Ich weiß nicht, vielleicht liegt das an meiner Person, vielleicht liegt das daran, dass ich, dass unser Kanal noch klein ist. Aber ich persönlich kann das kaum fassen. Ich bleibe der Ansicht, dass es ein Generationsproblem ist. Und zwar, dass Journalisten der alten Schule es nicht gewohnt sind, alltäglich auch eine direkte und massive Präsenz ihrer Leser tatsächlich auch derartig frontal zu erleben, und zwar direkt und ohne Grenzen bzw. ohne Einschränkung jeglicher Art. Damit kommen wahrscheinlich jüngere Journalisten, die im Medium Internet viel aktiver sind und damit aufgewachsen sind, eher klar. Das heißt, wenn man sich all diese ganzen Kritiker anschaut, das sind Journalisten der alten Schule. Aber wir sehen, dass auch die jungen öffentlich-rechtlichen Journalisten und Medienmacher dieses Thema sehr oft besprechen, zum Beispiel Jäger und Sammler. Was man da aber mit berücksichtigen muss, ist, dass man nicht von den Hosts ausgehen kann, die alle tatsächlich sehr jung sind. Es ist die Redaktion, die offensichtlich darauf bedacht ist. Und die Redaktion, das sind wahrscheinlich auch, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch Journalisten dieser alten Journalistenschule. Ja, das ist eine Redaktion von ZDF, vom Programm Frontal 21. Mir fällt noch ein Punkt ein. Mich hat es die ganze Zeit gewundert, was die Erwartungen von öffentlich-rechtlichen Mitarbeitern war. Haben Sie tatsächlich erwartet, dass die Leute Sie anrufen würden und tatsächlich ins Gesicht über Skype sagen würden, ich will dich umbringen und du gehörst, du musst sterben und so weiter? Das ist das Problem. Die Leute, die sowas schreiben, würden nie ihr Gesicht zeigen. Das ist die Idee vom Trolling im Netz, dass man da solche Sachen anonym schreiben kann. Das, was auffällt, und ich denke, ich bin da ganz deiner Auffassung, die Anrufer waren nicht die, die die ganzen Hate Speech oder die ganzen Hate-Kommentare verfasst haben. Das waren ganz normale User. Ich gehe nicht davon aus, dass einer der Anrufer tatsächlich geschrieben hat, ich bringe dich um. Deswegen konnte diese Kampagne eigentlich diesen Effekt nicht erreichen, den Effekt, den diese Mitarbeiter wollten. Sie hätten keinen Hater entlarven können. Aber trotzdem finde ich diese Aktion ziemlich geil und würde mir wünschen, dass die fortgesetzt wird. Definitiv. Das wünsche ich mir auch, nämlich ein viel engerer Kontakt zwischen den Öffentlich-Rechtlichen und den Nutzern bzw. Zuschauern. Und was denkt ihr? Ist das Thema Hate Speech wirklich so wichtig? Oder denkt ihr, es ist wahrscheinlich nur ein persönliches Problem der Mitarbeiter der Öffentlich-Rechtlichen? Schreibt in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, bitte liked es und teilt es und abonniert unseren Kanal. Danke und ciao. Tschüss.